Eben war weniger Verkehr. Ihr hört das leichte Prasseln. Das ist jetzt hier das neue Kunststoff, die neue Kunststoffüberdeckung. Und wir haben eigentlich viel mehr Autos. Eben habe ich die entweder nicht wahrgenommen oder wir haben sie einfach überhört. Aber ich gehe noch mal oben in die Nähe, dann könnt ihr es noch mal besser hören. So klingt Bergischer Niesel. Bergischer Niesel ist immer cool. In der Nähe der A4. Genau, die A4, die ist es. Das nur mal kurz zwischendurch, ne? Also ein richtiges Prasseln kriegen wir nicht mehr, aber dann habt ihr wenigstens das gehört. Das ist ein schöner Landregen. Ja, der zieht gut ein. Und zack sind auch, doch, es sind immer noch Bienchen in der Wiese. Mhm. Unbeeindruckt durch den Regen. Jetzt wird es auch weniger und jetzt hört es gleich auf. Tja, naja, dann... Moin, liebe Freunde der seichten Audiounterhaltung. Man nennt mich Andreas und ihr hört Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 147. Na, bin ich gut im Stimme verstellen? Nein. Darum war die Stimme vor dem Outro auch Original, nämlich Original Frank. Warum ist das so? Das beantwortet sich später quasi von selbst. Zuvor muss ich allerdings ein unangenehmes Thema ansprechen. Morgens auf dem Weg zur Arbeit. Ich fahre so nichtsahnend mit meinem Kfz durch den Ort unter ein paar Bäumen durch und plötzlich macht es Pflotsch, so richtig laut, auf der Windschutzscheibe und siehe da, im rechten oberen Quadranten befindet sich plötzlich ein großer brauner Fleck. Ungefähre Größe 5 Markstück, wer es noch kennt. Das wäre eigentlich so ein 2-Euro-Stück mit noch einem Ring drumrum. Ja, ich denke mir, ah, super, du hast ja diesen tollen Scheibenwaschwasserkonzentratreiniger Schnickschnack-Schnuck in deinem Teil. Jetzt machst du erstmal richtig Spray auf die Scheibe, den Scheibenwischer an und dann zack ist das Ding weg. Und normalerweise funktioniert das auch, denn wenn ich da tote Hornissen drauf habe oder naja, irgendwelche anderen Insekten, die sich im Sommer auf der heißen Scheibe schon mal einbrennen, dann sprühe das drauf, wische das weg mit dem Scheibenwischer und die Scheibe ist wieder sauber. Insofern eigentlich schick. Nur dieser Fleck war sowohl von dem Scheibenwaschwasser mit dem super Reinigungskonzentrat und dem Scheibenwischer vollkommen unbeeindruckt. Da denke ich mir, verdammt. Ich bin dann sehr verärgert zur Arbeit gefahren, hab's Auto auf den Parkplatz gestellt, hab mir meinen Scheibenreiniger, so einen Glasreiniger, den habe ich immer mit, für die schnelle Reinigung zwischendurch, kann ja immer mal was sein, zum Beispiel sowas, und die Küchenrolle aus dem Auto geholt, eben einen Nitrilhandschuh drüber. Man weiß ja nie, was mit diesem H5N1 oder wie heißt dieses Vogelgrippezeug ist, und... hab diesen Fleck eingesprüht, eindeutig vögelisch. Also es war so ein tief umbrafarbener Fleck mit weißen Rändern. Und offensichtlich ist auch noch ein bisschen was bis auf den Dachholm oberhalb des hinteren Türfensters gekommen. Naja, war da nicht ganz so schlimm. Auf jeden Fall, ich sprühe das ein, nimm dann diese Küchenrolle und möchte das wegwischen. Und es war so, als wäre das eine total zähe Dichtungsmasse. Es ließ sich nur sehr schwer von der Scheibe lösen und war auch in sich ziemlich zäh. Also bis ich das runter hatte, das dauerte einen Moment. Ich habe danach auch die Scheibe nochmal schön geputzt und hinten auf dem Lack, das brauchte dann auch noch ein bisschen. Ich habe mir dann nachher noch was Wasser geholt, damit ich die Rückstände runterkriege, also hier von dem Glas rein. Es soll ja eigentlich Glück bringen, wenn dich so ein Vogel bescheißt, ne? Aber ich war in dem Moment überhaupt nicht glückselig, aber gut. Und da habe ich mir gedacht, was zum Henker fressen Vögel heutzutage? Also früher hatten die ja Würmchen und Insekten und hier und da mal Körner oder ein paar Beeren und so, alles schick. Aber heute? Dichtungsmasse? Teerpappe? Was weiß ich, was die da haben, dass das hier so ein zähes Zeug gibt? Das kann doch nicht sein. Ja, jetzt werden wieder die heile Weltmenschen kommen und sagen, ja, was fährst du auch ein Kfz, ne? Ja, mit dem Fahrrad wäre das nicht passiert, ist klar, da hätte ich das auf der Brille oder was. Nee, darum geht's ja überhaupt nicht. Und ich glaube auch nicht, dass die Vögel verhindern wollen, dass ich mit dem Auto fahre. Ich frage mich nur, was mit denen nicht stimmt. Gut, ich könnte jetzt sagen, ja, heute ist ja Gewitterlage und wenn dich ein Vogel bescheißt, bringt's ja Glück, dann passiert nichts. Aber die Gewitterlage ist ja noch nicht vorbei. Vielleicht gibt's da ja noch einen Nachtrag. Aber jetzt ernsthaft, also es gibt schon Vögel, da sieht ein Auto oder ein anderer Gegenstand, von mir aus auch das Pflaster oder die Hauswand aus, als hätte da jemand mit so einer Art Maschinenpistole drauf geschossen mit diesen bunten Kugeln. Und das ist aber dann eigentlich, oder als würde so eine Kuh mit dem Schwanz den kompletten Fladen so einmal so spratz als Streifen über die Wand verteilen, ne? So ganz viele Punkte hintereinander, das ist doch ekelhaft. Ich weiß es nicht. Deswegen wollte ich euch an der ganzen Sache mal teilhaben lassen, denn wer weiß, wann euch das mal passiert. Genug davon. Nächstes Thema. Dazu ein Einspieler aus dem Backhauscast FGG 146 an der Blume nicht vorbeigekommen vom 14.07.2023. Ja, wir haben so eine Woche der Kleinigkeiten hingelegt, also keine großen Projekte gemacht, sondern irgendwie hier mal ein bisschen rumgeknüsselt und da mal ein bisschen rumgefüsselt und so dies und das. Und ja, was haben wir gemacht? Im Wesentlichen so dies und das nochmal im Garten, also hier ein Pflänzchen hingebaut und da mal noch ein paar Pflastersteine hingelegt. Also konkret war das jetzt hier vor der Hintertür der Garage. Das war immer so ein großer Absatz in diese Garage rein. Also haben wir da so ein paar, wie sagen wir, so Rasenmähkantensteine oder wie die heißen, gekäuft und haben die uns da hingelegt, damit das ein bisschen einfacher wird. Hat auch den Vorteil, dass das da vor der Türe nicht so matschig wird, wenn es dann regnet, weil man da ja ständig dann auch so hintritt. Und vor allen Dingen, ein Problem war immer, dass uns das Gras die Wiese so in die Türe rein wuchs, sodass sich das immer verklemmte unter der Türe, wenn man die schloss. Also das war so ein Projektchen, ne? Also wir haben dann nicht, wie die Profis das tun, das in irgendwelchen Sandsplitt oder Beton gelegt, sondern jedem Landschaftsgärtner zum Graus haben wir die Rasenkantensteine einfach sozusagen in den Dreck reingelegt. Genau. Ein bisschen Wasser drauf, damit es einschlemmt. Das ist wahrscheinlich auch Quatsch, aber das war so unsere Idee. Ja. Was? Ich bin zwar nicht Tim Taylor, der Heimwerker-King oder Al Borland himself, wenngleich ich ähnlich rund, ist ja auch egal, aber das musste ich mir selbstverständlich genauer angucken. Deshalb habe ich fix einen Inspektionstermin gemacht und nach einem Kaffee und einem Klön ging's direkt los auf die Baustelle. Juhu! Ah, da ist er. Ein Schallereignis. So, der Inspekteur ist da. Ja. Ich habe es ja angedroht. Wir gucken jetzt mal. Ja. Was wir hier für Arbeiten erledigt haben. Also eins ist schon mal ganz klar, das hast du nicht super hingekriegt, das ist schwül. Es ist schwül, ne? Das ist schwül. Ich würde auch die Tür zumachen, sonst wird das drin wieder Wetter schwül. Das Wetter haben wir schlecht eingestellt. Ja, ich stehe jetzt hier. Das kann man nämlich hier. Ich stehe jetzt hier auf einer Terrasse und es ist ein Tisch, ein Sofa, zwei Stühle und ein neues Dach. Ja. Ja. Aus Polycarbonat. Tja, und das hier ist Hammerit. Und das ist Hammerit. Du hast das mit Hammerit gestrichen, jo. Direkt auf Rost. Nee, den Rost habe ich vorher abgeschliffen. Warum? Mit der Flex. Aber die sagen doch immer, du kannst das direkt auf Rost streichen. Ja, ach, das stimmt. Ach, hier unten haben wir es auch direkt auf Rost gestrichen. Siehste. Hashtag dann, Werbung. Dann braucht ihr. Nein, du hast das Hammerit gekauft, dann darfst du das auch so verwenden. Ja. Genau, also. Hast du es auch richtig gemacht? Abgeschliffen. Zweimal im richtigen Abstand. Du musst ja innerhalb von 12 Stunden die zweite Schicht aufbringen, damit das auch wirklich nicht rostet. Also, ne, dann haben wir es falsch gemacht. Ach, siehst du, wieder nicht. Hast du die Bedienungsanleitung nicht gelesen? Ja, das gibt Abzüge in der B-Note. Das muss ich als Inspekteur jetzt mal sagen. Und die Regenrinne, wo mit Duct Tape einfach nur so ein Stück Plaste dran getüdelt ist, das ist ja auch nicht original. Immerhin Duct Tape. Duct Tape, ja. Da kommt noch so eine Einhänge. Wie nennt sich das? So ein Sieb? Nee. Eine Tüte. Das kann man hier so reinhängen, damit das Wasser da abläuft. Ah. Ja. Reinhängen, damit das Wasser abläuft. Einhang, eine Kette. Einhänge. So eine Kette, damit das an der Kette runterläuft, nicht so im Strahl kommt. Nee, das ist ja hier alles undicht. Die Dachrinne. Die ist undicht. So, an dem Abflussrohr hier, an dem Ablauf. Ach so. Und da kann man so einen Einhängestutzen dran bauen. Und dann läuft das in den Einhängestutzen und dann in den Speier und dann ab. Aha. Ja. Also das wird noch, das ist noch der Plan. Gut. Weil das so doch. Dann nehmen wir das jetzt mal aus der Inspektion raus. Ist. Dann nehmen wir aus der Inspektion raus. Das gucken wir uns dann bei Gelegenheit dann nochmal an. Du wirst auch feststellen, wir haben es sogar geschafft, auch die Wand zu streichen. Ja, die sieht direkt heller aus. Ja. Ich meine, mit dem Hammerit. Was? Mit dem Hammerit? Jo. Ja, streckenweise, ne? Ja, aber dann rostet die auch nicht. Da rostet also der Stein schon nicht mehr. Das ist gut. Wenigstens das nicht. Ja, ja, das hast du fein gemacht. Also das, oder ihr. Was, hast du auch mit dem Hammerit da um den Rollo rumgestrichen? Das hat ja auch das gleiche. Nee, das ist ein bisschen heller, ne? Das ist auch heller. Ja, sieht auch schon ein bisschen. Genau. Du lehnst da gerne dran, ne? Ich sehe, das scheint da. Das oder ist das da, wo man sich festhält, damit man. Das ist Abrieb. Ja, aber das ist auch ein bisschen so angepasst. Ne? Ja. Da packt man gerne so immer dran. Da zieht man sich hier so aus dem Haus raus. Das will ich jetzt keinem ankreiden, aber hier haben wir ja vor uns andere Menschen. Ja. Die haben damit nichts zu tun. Ja, aber schön eigentlich, ne? Ja. Also, klar, den Großteil hat Anja gestrichen. Jetzt habe ich eine Frage. Also, eins verstehe ich jetzt nicht. Ja. Warum Holz? Wie hast du es geschafft, bei diesem Auflager den Läufer nach oben zu kriegen? Ne, da dieser Farbläufer, der läuft ja nach oben. Also hast du quasi beim Streichen die Schwerkraft aufgehoben. Genau, richtig. Das ist ja der Hammer. Ja. Wahnsinn. Also Farbverlauf entgegen Läufer der Schwerkraft. Entgegen der Schwerkraft. Ja. Der geht von unten nach oben. Kann aber auch sein, also dass wir die Leiste nicht falsch rum angebracht haben. Ah ja, das kann natürlich auch sein. Aber wenn du die Leiste falsch rum angebracht hast, wieso passt denn dann da oben da diese Abstandshalter und diese Verschraubung von dem Dach dann drauf? Die sind erst nachträglich drauf gekommen. Ach so. Ja. Also hattest du diese Leisten jetzt einfach neu gemacht hier für dieses Aha. Genau. Also erst gestrichen und dann einfach da reingefrickelt. Ja, das ist ja eine Metallkonstruktion. Okay, verstehe. Ja, und hier oben ist eine Platte. Und wir hätten für jeden Träger von dem Welldach hätten wir ja in das Metall vorbohren müssen. Ja. So, und um es da zu sparen, haben wir nur im Prinzip 2, 4, 6, 8, 10, 12 Mal in das Metall gebohrt. Aha. Und haben hier das Holz aufgebracht und dann konnten wir mit den Spenglerschrauben direkt in das Holz. Okay. Ja, ansonsten hätte ich auch noch selbstschneidende Schrauben oder mit, so. Mit dem guten, das Holz hast du angeschraubt, nachdem du gestrichen hast? Gestrichen habe, ja, genau. Wenn da jetzt Wasser reinläuft, dann rostet das da, weil in den Löchern ist kein Hammerit. In den Löchern ist kein Hammerit. Ah, genau. Okay. Genau. Da rostet es dann drin. Ah, cool. Wenn da Wasser reinläuft, ja. Ja. Oder hast du es denn gedichtet? Ja. Ist ja ein Gedicht. Also. Also ich habe dann, oder beziehungsweise. Boah, ist das hell hier. Ich muss immer sagen, hier, weil ich mache ja gar, habe ja gar nicht so viel gemacht. Hier ist die Schraube, mal eine Beispielschraube. Ah, ich muss das aber von deiner Seite sehen, sonst gucke ich gegen die Sonne und dann bin ich tot. So, da ist die Schraube. Ja, sehe ich. Und wir haben dann hier nochmal ganz dick Hammerit. Über die Schraube und über alles drüber. Nennen wir sie einfach Farbe aufgetragen. Ja, cool. Ja, ja, also, Wahnsinn. Na ja. Nee. Ja. Bis das durchgerostet ist. Es ist gut. Dieses Eisen. Ich komme ja nochmal öfter vorbei, dann Aber das hier, das war schon? Oder hast das, du das war auch, schon. Das sieht nämlich so aus, als genau. hätte das hier schon mal gerostet. Oh ja, und das ist auch schon mehrfach. Das ist ja noch die gute alte Bleimenninge, der Fleck da. Also, genau, wir müssen, von früher. Müssen sagen, hier, wir gucken jetzt gerade auf die, wie nennt man das? Grüne Windkunststoff, dass das ist. Da ist, das aber, GFK, da ist aber Glas mit drin, ne? Ja, genau, Glasfaser GFK. In grün. Das war modern. Als leicht transluzent, also es, ja. ist, es ist nicht ganz opak. Genau. Hier kann man sehen, wie das ist, wenn schwarz. Nee, was ist das hier? Da steht das Holzlager vor. Ach so. Ach so, nee, da ist irgendwas, keine Ahnung, was da passiert. Da wächst wahrscheinlich schon der Schimmel Moos. Im GFK. Genau. Ja, okay. Oh, eine Hand. Ein schöner Effekt, ne, wenn ja. man die Hand von der einen ja. Seite vorhält. Das erinnert mich an die drei Fragezeichen, die schwarze Hand. Ja. Also den Windfang, den tauschen wir auch das noch irgendwann aus. Das ist doch viel aus. Schlimmer so. Das ist auch gut. Wenn man krabbelt, ne? Das eiskalte Händchen. Schön. Ja. Aber den wollten wir jetzt noch nicht machen. Aha. Die Baustelle haben wir mal noch verschoben. Ja. Aufs nächste Mal. Cool. Und das da hinten so ist die Pflanze, an der ihr nicht vorbeigekommen seid? Genau. Das ist ein Sommerflieder. Oh. Also ein Sommerflieder ist aber ein Flieder. Ist eine Fliederart. Denke ich mal. Also so richtig Flieder. So, das ist ein Flieder. Ja. Und das ist ein Sommerflieder. Ob das jetzt eine richtige Fliederart ist oder eine falsche, das müssten wir den Landschaftsgärtner fragen. Ja, zur Not frage ich Elli. Wir haben den halt. Oder wir nehmen Flora Incognita, die, oder die so. Funktioniert. Also, ja. weil echter Flieder, ne? Ja. Also Haselnuss kriegst du ja eigentlich nicht mehr weg, ne? Ja. Aber da, wo du schaffst, die Haselnuss wegzukriegen, ja. den Flieder kannst du vergessen. Okay. Wir hatten ja bei mir an der, also bei mir an der Terrasse war ja früher so eine Böschung und ja. da war Flieder. Okay. Wir haben sehr oft versucht, den wegzukriegen. Du brauchst ja nur ein Wurzelrestchen ja. übrig lassen. Ja. Zack, hast du wieder Flieder. Ja. Ich habe das Problem mit ungefähr einem Kubikmeter Beton erledigt. Oh, krass. Da wächst er dann nicht mehr durch. Ja. Aber wegen damals im Fundament vom Grillkamin. Ja, das kann der Flieder ja. da unten auch. Der treibt überall aus. Und du brauchst halt echt ich nur, glaub, was noch schlimmer halt ist, nur ist aus dem Boden ziehen und woanders ja. reinstecken. Ja, du kannst den auch irgendwohin schmeißen. Ja. Der Bambus. Bambus ja. ist eine noch größere Hölle. Ja. Genau. Ich habe eine Bekannte, die hat gesagt, also ihr Vater, der hat ja so ein paar Bambusdinger hm. und der nimmt immer so eine Speiskiste, haut ja, den Boden raus. Genau, ja. damit das nicht so, weil ansonsten pst, ja, hast du keine Wiese mehr, sondern Bambuswald. Ne? Ja, ganz genau. Ich habe auch schon mal überlegt, wenn ich eigentlich leiden kann, ich weiß, wo ich Bambussetzlinge kriege. Ja. Ja, schön. Ja, den Sommerflieder haben wir gekauft, weil der ja für die Schmetterlinge und so ganz gut ist. Und das ist Aha. ja jetzt eine ganz kleine Pflanze. Der soll, ja, wir werden der das soll ja groß werden. Ja. Also so auf 1,20 Meter mal. Der wird auch höher. Meter. Wird das schon werden. Oder die Äste werden krumm. Ja. Dass er sich dann runterhängt. So eine, so ne? ein bisschen, Na, ja. da kannst du so ein Knickrehm ja. draus machen, hier so ein Wehrdings. Weißt du, dann knickst du die Äste alle wieder ab mhm. und lässt die dann waagerecht und verflechtest die so und dann hast du hier irgendwann eine undurchdringliche Hecke. Dann kann auch dein Nachbar nicht mehr rüberkommen. Dann da, der bleibt komische. Ja auch mal, wo er ist. Ne? Ja, genau. Ja. Also wir waren mal in Sommerferien in einem kleinen Örtchen, nannte sich Mönchneversdorf. Was? Ostsee. Ostseeküste unweit, irgendwo zwischen Schlei und der Insel Föhr, irgendwo da. Und die hatten um diese Ferienhütte auch diesen Sommerflieder stehen. Auch hier auf 1,20 Meter hoch oder 1,50 Meter hoch. Und dann abgesägt. Und das war, nee, das war einfach toll, weil da waren total viele Schmetterlinge drumherum. Das war einfach schön, okay. da zu sitzen und das zu gucken. Und jetzt machst du da aber nur ja. ein so ein kleines Fliederchen hin. Genau, wir haben jetzt einen gekauft und gucken das, mal. Das sieht ja aus, als hättest du ein riesentiefes Loch. Also der ist ja richtig tief eingesetzt. Da stand, wo hast du die Wiese hingetan oder war da noch was anderes? Nee, da stand früher ein Kirschbaum. Ah. Und deswegen war da immer so ein Loch. Ach, da hast du gedacht, wir machen jetzt in das Loch mal was rein, damit das da schöner aussieht und das Loch nicht mehr ausfällt. Jedes Mal, wenn ich da Rasen gemäht habe, bin ich in dieses scheiß Loch, in dieses Loch getreten und daher war der Plan, da mal irgendwann was reinzupflanzen, einfach in dieses Loch. Aha. Ja gut, man hätte jetzt auch Erde drauf schütten können und Grassamen, ja. Aber das ist ja auch irgendwie witzlos. Ja, sagst ja. du. Und so haben wir uns für eine Pflanze entschieden. Also jetzt wächst ein Sommerflieder da, wo einst ein Kirschbaum stand. Mhm. Schön. Ja. Und tatsächlich. Also für dieses Grab. Hätte ich auch gesagt, dass da mal ein Kirschbaum war. Ich meine, klar, nach dem Einfallen ist logisch, nach dem Einfallen ist klar, da senkt sich das alles ein bisschen, dann pflanzt man halt was drauf. Das ist schon in Ordnung. Der Urahn. Jetzt, wo ich wieder dran denke, ich muss noch mit dem Friedhofshansel reden. Also hier mit dem, ja, ihr müsst noch eine Fortsetzung reden. Nein. Nicht mit dem, sondern so. Mit dem, der den Stein versetzt, damit ich meine Grabeinfassung nach Hause kriege. Ja, die müsst ihr weil das Grab, das muss ja bis zum Januar eingeebnet werden und bis dahin. Und ich will nicht, dass sie das da irgendwie im Winter machen müssen oder im Herbst. Da muss ich jetzt mal ran. Muss ich die Tage mal hinfahren. Gut, dass wir drüber geredet haben. Und hol den Marmor nach Hause. Ja, natürlich hole ich den Marmor nach Hause. Das ist ganz wichtig. Ja, aber sowas von. Ja, cool. So, ja, also. Die Pflanze ist neu und der Lavendel ist neu. Lavendel? Lavendel, Oleander, Oleander steht da. Jasmin haben wir aus. Fennel. Ich weiß, aber das ist ja wieder Werbung. Das darf man nicht sagen. Entschuldigung, piep. Kannst du Pharrell, der macht diese Raps. Ja. Also diese Raps. Diese zum Essen. Raps. Nee, also diese, das zum Singen. Diese, also, wo sie so tun, als ob sie singen. Ja. Aber genau. Dieser Sprechgesang. Ey, yo. Yo. Ey, yo. Aber der hat doch dieses mit guter Laune hat er doch gemacht. Hat dieses, war das nicht dieses Lied von dem irgendwas mit Happy? War das nicht Pharrell? Ich weiß gar Keine nicht. Keine Ahnung. Egal. Das ist Musik, die ich nicht so richtig kenne. Ah, okay. Da müssten wir meine Nachkommenschaft fragen. Du meinst deine Brut? Ja. Ah, die Brut. Fragen wir die Brut. Nein, lassen wir das. Nee, aber dieses, also da haben wir auch an der Firma einiges. Und da gehen auch gerne Bienchen und so hin. Ja. Das ist sehr schön. Das wollte ich mir auch noch besorgen für zu Hause. Was das ist das? Toll. Lavendel? Lavendel ist das, genau. Mhm. Dann weiß ich jetzt. Also, Notiz an mich. Lavendel. Genau. Oleander. Dann brauche ich auch nicht mehr dieses komische Zeug in den Garten schütten, damit der gut riecht. Ah, und das ist dein Grill? Das ist mein Grill, genau. Das ist dein Grill. Ja. Also eine alte Waschmaschinentrommel. Eine alte Waschmaschinentrommel. Und dann ein Teil von so einem Kugelgrill, was oben mal drauf war. Ich hatte mal ein Grillfässchen. Also hier dieses Grillfässchen meine ich. Genau. Ne? Das ist das, was oben und drauf war. Dann habe ich, das ist kaputt gerostet. Und die Schale von dem Grillfässchen, also da, wo die Holzkohle drin zu liegen kommt, die war noch heile. Dann habe ich die von der Kugel unten befreit und habe die einfach hier auf zwei Roste in die Waschmaschinentrommel gestellt. Ja. So zieht er also noch nach wie vor von unten Luft, ist schnell angestochen. Und oben legst du dann Grillrost drauf. So ein Grillrost, ja. Oder ich stelle ein Dreibein so drüber zum Schwenken. Ein Dreibein. Ja. So. Zum Schwenken. Dann hast du einen Schwenker. Ja. Dann weißt du auch, was du sagen musst, wenn du in Saarland gehst, ne? Da sagst du Schwenker und dann wissen die Grillen so mit Freunden. Ja. Das ist Schwenker. Ja. Ah, okay. Die hatten bei Maie im Saarland, das war dieses Event, wo meine Holde von sagte, was ja ihr Liebstes gewesen wäre. Genau, ne? Ja. Maie im Saarland, ja, genau. Ja. Da war das Logbuch auch so ein Schwenker. Ja. Und da gab es als Coin auch so einen kleinen Miniaturschwenker. Ach toll. So einen kleinen Schwenker. Das ist ja lustig. Genau. Ja. Zeige ich dir bei Gelegenheit mal bei mir in der Vitrine. Oh ja. Weil in der Vitrine habe ich so Sachen drin. Ja. Genau. Genau. Und hier direkt wird dann neben dem Buttpuller am, dem goldenen Buttpuller am blauen Band. Ja. Gut. Ja, schön. Ja. Ja, dann schön, ist schön. Hier, Herr Inspekteur, ist dann die Absturzsicherung für kleine Wirbeltiere entstanden. Du hast also ein feines Drahtgeflecht. Aluminium. Über Netz? Alu? Ja. Aber da sind ja überall, da gucken ja, guck mal, wenn diese abgeschnittenen Dinger da und diese Fransen von dem Aluminiumnetz, wenn die von Tieren gefressen werden, die sterben dann. Da siehst du, da sind überall noch so Drahtreste. Okay, ja. Die hättest du wegmachen müssen. Dann machen wir die noch mit der Nagelschere raus. Nee, da liegt ja was daneben. Das hat überhaupt kein Verbot. Ach so, dem Rest. Ja, wie kommt also das denn? Das ist so liederlich gemacht. Das ist sehr, sehr liederlich gemacht. Also das geht so gar nicht. Das geht so nicht. Da müssen wir nochmal nacharbeiten. Ich schreibe es mit auf die Mail-Liste. Ja, das wäre, ja, genau. Also das nehme ich so nicht ab. Ja, gut. Da kann man sich verletzen, ja, insbesondere kleine Tiere. Überall stehen da so Spieken raus, das ist ja gar nicht gut. Hast du mal sowas im Finger gehabt? Zumindest versterben dann die Wirbeltiere nicht mehr im Schacht, sondern am Schacht. Sondern am Lichtschacht. Am Lichtschacht. Und sind dann deutlich einfacher zu entfernen. Ah, also ist jetzt ist wie mit Corona, ne? Sind die jetzt mit oder an Corona oder an gestorben? Genau, und jetzt sind sie im oder am Lichtschacht. Am Lichtschacht. Mhm. Ja. Die kleinen Wirbeltiere, also die Mäuse, die dann da nicht mehr reinfallen dürfen. Ja. Das haben wir denen jetzt unter. Hab ich das mit der Maus in meinem letzten Podcast erzählt, mit den Mäusen? Nee. Nicht? Also, ich habe ja so einen Kellerschacht. Ja. ne, wo es bei mir in den Keller geht. Ja. Also ne, die gehst du so die Fliesen runter und dann kannst du unten an der Kellertür. Und da ist ja noch so ein Ablauf. Ja. Und manchmal, ich habe immer so das Gefühl, wenn die irgendwie in die Akkurinne kommen, mhm, oder da ist irgendwo was verfallen, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, dann kommt dann schon mal aus dem Fallrohr so eine Maus rausgefallen, dann ist die da unten drin und die kann ja die Fliesen nicht mehr hoch. Nee, klar. Dann ist die da. So, und ich morgens gehe da so her, ne, so zum Auto, ja, und denke so bei mir, ach, könnte ja auch mal wieder eine Maus im Kellerschacht sein. Jetzt kein Scheiß. Und ich gucke da runter und sehe, da ist tatsächlich eine. Ne? Und dann gucke ich noch ein Stückchen weiter und sehe noch so einen großen Schatten unter dem Fallrohr. Da konnte ich jetzt nicht genau gucken. Ich hatte auch morgens keinen Bock. Bin dann rein, habe gesagt, ja so, hier, Frau, denkst du dran, bitte nicht Kellertür aufmachen, sonst haben wir da Mäuse drin. Vielleicht auch eine Ratte, ich weiß nicht, oder ein Siebenschläfer, irgendwas. Sitzt auch noch unterm Fallrohr, konnte nicht genau sehen, was. Und dann sagst du bitte auch Mutter Bescheid. Und K1. Ne, damit da kein K2, damit da keiner auf den Gedanken kommt. Ne? So, bin ich dann zur Arbeit gefahren, komme damit das nach Hause und denk so, ja, jetzt musst du dich ja erstmal um das Viehzeug kümmern. Ne? So, keine Mäuse. Ah. Weg. Ja. Aber die können nirgendwo hin, habe ich gedacht. Na, dann war der große Nachbarskatze. Nein, nicht, dass die unter diese Schwelle von der Kellertür gegangen sind. Also, oh, da gibt es schon mal sowas. Habe ich erstmal die Works rausgeholt und habe gedacht, da machst du jetzt mal Wasserstrahl. Hab dann da unten einmal so richtig rund gesprüht, überall, wo sich noch irgendwas verstecken konnte, aber nirgendwo eine Maus. Okay. Ja, also entweder die Katze oder der Milan. Ne? Kann ja auch schon mal, oder die Krähen oder, weiß ich nicht, die Elstern. Elstern. Wir haben ja so brutale Greifvögel bei uns überall rum. Ja, oder die Marder vom Nachbarn, aber die kommen meistens erst nachts. Also das ist schon, wieso ist denn da dieser, soll das so, dieser umgefallene Krug? Ja, was? Guck, hier ist, aber wenn, hier wenn ist der zweite Fallschutz. Moment. Ich muss jetzt hier erstmal, also so, erstmal können hier erst in diesen Krug Tiere rein und was da drin steckt, sieht ja so rausgefallen aus. Ja. Und das muss so? Das soll so, ja. Aha. Das nennt sich Dekoration. So. Ja. Deko. Diese Art Krüge, nur größer, ungefähr so. Habe ich mal angeschleppt von damals, als der Bahndamm bei uns noch im Zuschüttmodus war. Da haben wir mal sowas gefunden. Habe ich meiner Mutter mal, also und da oben mal was mitgebracht. Ja, ich kenne die als Sauerkrautfässer, genau. Die waren groß. Ja, das ist unser zweiter Versuch, das zu machen. Das sieht besser aus. Ne? Merkt man, dass da hast du aber hinten Versuch noch ist, was zusammengeknüllt, damit die nicht hinter dem eigentlichen Rosthalter noch so in den Steinfugen runterfallen. Das ist ja eine dieser berühmten oberbergischen Bruchsteinmauern. Ja. Und da mangelt es an glatten Flächen. Mhm. Und damit die Mäuse nicht zwischen, also in quasi in der, wie sagt man, Mörtelfuge herabstürzen, haben wir dann den Verschnitt von diesem Drahtgeflecht da als Füllmaterial verwendet. So. Man hätte jetzt auch bestimmt mit was anderem arbeiten können, aber das war halt Bauschaum beispielsweise. Ja, ne, also. Und auf den Bauschaum, da hätte man einen Glassplitter machen können. Oh. Dann frisst sich da auch keiner durch, jedenfalls nicht so einfach. Also ja hier gemein, Glasgranulat und Bauschaum, das ist immer gut. Ja, wenn dann richtig, ne? Tierisch Schwein gehabt, das hier kann schon mal arg glatt werden. Ja, also, ich habe das schon gemerkt, das ist ziemlich rutschig. Aber ich habe hier gnadenlose, das sind hier, das ist unser wo wir gerade bei der Werbung sind, das sind hier die sogenannten Allrounder dieser Marke und die stoppen so ziemlich auf alles. Ja, gut. Immer wenn ich damit über eine glatte Fläche gehe, zum Beispiel hier in der Firma, da über diese glatten Fliesen ne, im Flur und auch nur so ein bisschen so mache, dann macht das so quietsch, als hätte ich irgendwo geparkt, so quietsch. Das ist auch immer das schön. Das ist schön. Ja, das ist ja die alte Sickergrube. Mhm. Ich verstehe ja nicht, die ist seit Jahrzehnten schon nicht mehr in Betrieb. Ja. Dann ist die verfüllt worden. Richtig verfüllt? Ja. Also wenn du jetzt da dieses Blech aufmachst, dann guckst du direkt da drunter in verfüllt. Ja, genau. Das ist ja der Hammer. Splitsand irgendwas bis oben ran zugekippt, das Ding. Echt? Ja. Warum? Und genau, das ist das eine, was ich nicht verstehe. Ha! Warum man sie nicht als Zisterne nutzt zum Beispiel. Ja, grab's halt wieder auf. Und die mache ich nicht leer. Da weißt du, wie lange ich da dran bin, das aus wieder alles rauszugraben. Ja, mach es zu deinem Projekt. Ja, das ist okay. Oder, super Tipp, mach einen Deckel raus, sag, da liegt ein Nano drin. Kommen die Geocacher. Und graben das aus. Ja. Ja. Dann musst du nur im Listing sagen, du hast es vergraben, was du ja eigentlich laut Guideline nicht darfst, aber der Eigentümer hat dir sein Okay gegeben. Ja. Und das ist dann extra so ein versteckter Cache und der wäre ganz unten drin und das Zeug, was man aushebt, das sollte das man da seitlich man auch mitnehmen. Das sollte man seitlich entweder auf diesen Haufen tun oder darf es mitnehmen. Ja. Oder, ja, genau. Und das wäre super. Ja, und dann kriegst du das Rappklapp. Ja. Da kommen die alle und graben dir das aus. Das ist, oder du machst ein Zito und sagst, du hättest da ganz unten drin wäre Müll, aber man müsste erst das Füllmaterial wegkriegen. Das Füllmaterial wegkriegen, damit man in den Müll kommt. So, dann kann man sich damit brüsten, dass man hier Müll. Genau, und du sorgst ja mit Grillen in deiner Waschtrommel für Verpflegung für die Geocacher. Und natürlich, dann zack, hast du hier ein super Event. Ja, ach siehste, so schnell geht das, ne? Ja. Ja, toll. Siehst du? Ja, ist eine gute Idee. Und für einen Punkt machen die alles. Meine Idee war, mal den Beton wegzustemmen und den Weg durchgängig zu machen, aber der ist ja dann völliger Quatsch. Genau. Und vor allen Dingen kannst du dann hier so eine Fallgrube für Einbrecher machen. Das ist doch super. Ah, ja. Und jetzt habt ihr da auch eine Schlafkiste für die Katze gebaut? Ja, und die ist sogar, die hat das die angenommen. Die liegt sogar drin? Ja, ja. Die hat das angenommen als Kiste für sich zum Verstecken und Schlafen. Das ist einfach nur ein Pappkarton? Ja, das ist ein Pappkarton von so einem, wie nennt man diese, Hockeysitze. Also diese, ich kann in alle Richtungen mich bewegen beim Sitzen. Sitze. Oh. Diese so gesundes Sitzen, ja? Ja, albern. Genau. Ja, ja, das, ja, Hammer. Hier verbirgt sich das Upcoming Project. Ja, ja, hier ist noch altes Plaste. Ist ja dieselbe Bauweise. Ja, wie, genau. Und ne? das machst du dann auch nochmal. Ja. Machst du das dann mit braunem Farbe oder nee, machst du das auch in dem Grau wie hinten? Wir haben schon entschieden, in dem Grau wie hinten ja, das zu machen. Ja, schön. Dann passt das auch hier zu dem Fachwerk. Ja, und vor allen Dingen, wenn es einfach, ja, aber die alte Farbe, die muss wahrscheinlich runter, ne? Ja, die muss zumindest angeschliffen werden. Ja, die muss runter angeschliffen werden, damit das andere drauf hält. Genau. Ja, das sieht da oben ja auch schon ziemlich angeblättert aus. Da machst du dann auch diese Holzdinger zwischen, ne? Das, ja, wahrscheinlich schon. Nee, hier mache ich es ganz anders. Das ist ja Glas. Ja. Und wenn wir ein bisschen noch hier nach vorne gehen, dann siehst du das. Das ist im Prinzip so ein T-Profil, wo da drauf liegt. Ja. Das Glas, ne? Ja, okay. Und da will ich dann anstatt des Glases, will ich einfach passend geschnitten Kunststoff. Polycarbonat-Klarplatten drauf machen. Das ist ja dieses Glas mit diesem Drahtgeflecht drin. Genau. Das findet man auch in vielen alten Kellertüren. Ja, oder in diesen klassischen aus den 60er Jahren Alutüren. Alutüren, Haustüren, genau. Die wir da auch neulich schon gesehen haben. Ja, Hammer. Da ist das auch drin. Ja. Und das ist deswegen als Sicherheit. Da wächst ja schon richtig Moos drauf. Ja, ja, das ist schon. Ist ja der Hammer. Nein, ja, da seitlich an den. Geht. Ja, da. Das ist ja cool. Ja, wenn du da ein bisschen Bambus drauf streust, dann hast du da bald hast du ein Wäldchen, ne? So unser Wäldchen. Da kommt oben auch nichts mehr. Und das ist jetzt, ist aber auch nicht richtig. Also ihr habt nur das Dach gemacht, aber vorne hat dann der Typ, ihr hattet doch hier ein Gerüst. Ja. Dann hätte der doch da vorne auch mal dieses Stück Schiefer neu machen können. Da fehlt doch eine Schieferplatte. Der Schiefer, fault er doch jetzt der weg. Ist erst seit ein paar Tagen weg. Aha. Der ist bei irgendeinem Wind ist der runtergefallen. Und da vorne unter der Platte, wo die beiden Nägel drin sind, da hatte der das Gerüst verdübelt oder was? Da hat der Gerüst verdübelt gehabt. Ah, siehste. Ja, genau. Aha. Deswegen sind da. Ist die Regenrinne, die ist auch schön neu. Ja. Sieht man? Mit Innenanstrich. Mit Innenanstrich, ja. Wow. Damit die nur von außen nach innen rostet, aber nicht von innen nach außen. So, ja cool. Ja, aber das ist ja, fehlt da eine Schieferplatte. Wenn da jetzt der Wind und Wasser drauf drückt, dann läuft das ja alles hinter dem Schiefer runter. Dann hast du die Wand feucht nachher schön. Das ist aber nicht schön. Nee, da muss man eine neue Platte dran. Da kommst du jetzt nicht mehr hin, weil das Gerüst ist weg. Du kannst seitlich aus dem Fenster. Ja. Ja, der Dachdecker weiß schon Bescheid. Okay. Und hat das schon mit auf seine Fahne geschrieben, oder wie sich das nennt, was man dann bezahlt. Ah so, auf einer Fahne? Der schreibt auch eine große Rechnung, was? Ich befürchte, ja. Das ist dann wieder so wie diese Sticken-Geocachen, wo du deinen Namen reinsticken sollst. Ist totaler Blödsinn, weil du kannst ja auch mit dem Kuli drauf. Also wenn da einer kommt und sagt, du musst deinen Namen reinsticken, ne, das ist ja hier auch für Newbies, ne, Geocaching-Newbies. Also das heißt meistens Stickstoff. Oder so heißen diese Caches. Ne? Okay. Dann sollst du nein, brauchst du nicht. Ich habe ja auch unter einem Angelcache was völlig anderes verstanden. Das wäre eine Lockbedingung. Und eine Lockbedingung, es gibt keine Lockbedingung für Tradi. Und, ne? So. Also einfach nur, kannst deinen Namen auch mit einem Kuli draufschreiben, wenn du keinen Bock auf Sticken hast. Ne? Ja, und hier haben wir dann ein Beet angelegt. Also die Grasnarbe abgezogen. Auf einer Breite von 40 Zentimetern. Die ist in Kompost gelandet. Oh, so, und du hast extra 40 Zentimeter genommen, weil du genau weißt, wenn das später mit den Pflanzen nicht funktioniert, es gibt auch 40er Waschbetonplatten oder Betonplatten. Nee, passt das dann super, dann schmeißt du die da wieder Zufall. Hin. Der Hacken, von der Hacke, der Stiel, der hatte die Breite. Und den haben wir haben jetzt keine Schnur gespannt. Ne, wir sind ja Laiengärtner. Ne, wir haben jetzt keine Schnur gespannt, sondern wir haben immer den Hackenstiel hingelegt. Und uns hat angezeichnet, wie weit wir das wegmachen müssen. damit wir wenigstens ein Maß hatten. Hallo. Und dann haben wir hier so ein kleines Wechselspiel von Nelke. Ich glaube, es sind Nelken, da müsste ich die anderen jetzt mal fragen. Und Lavendel hingestellt. Nelke, Lavendel. Nelke, Lavendel. Nelke, Lavendel. Und unten ein paar Bruchsteine hingelegt. Ja. Und auch hier oben Bruchsteine eingebaut. Wegen dem Podcast oder einfach, weil es schön ist? Weil es schön ist. Ach so. Die hat sie noch irgendwo. Und, ja, die lagen hier auf dem Grundstück. Und manche haben wir auch am Wegesrand gefunden. Da vorne, ne, wo der Blumenkübel draufsteht und wo diese Waschbetonplatten drauf sind. Ne? Revisionsschacht. Ja, dieser Revisionsschacht. Der sieht ja aus, als wäre der aus Ziegeln. Ja, genau. Wir könnten ja ein Feuer machen und dann diese Steine da reinschmeißen. Und dann, dann gucken wir doch mal, ob wir da Kalk rauskriegen. Ja, das wäre der Knaller. Oder wäre bestimmt ein Hit. Ja, ich glaube, da fackelte er die Bude ab. Der Revisionsschacht, wenn der dann durchzündet in den Kanal und das Methan abfackelt. Ja, das hätte doch was. Eine zündende Idee. Ja, Hammer. Ja, das ist der Projektstand bisher. Aha, cool. Auch hier wird mal noch eine Leiter anzulehnen sein. Weil, um die Spinnenweben wegzumachen. Um die Spinnenweben aus dem Fachwerk zu bürsten. Aha. Ich meine, die tun dem Fachwerk ja nichts, aber... Ja, aber dann, sieht dann nicht so hast schön du, aus, ja, die Feuchte, die geht da auch dann schlecht weg, ne? Also überall, da hast du dann keinen richtigen Windzug, dann trocknet das nicht immer richtig ab und dann hast du nachher Schimmel und guck mal, alles Mögliche. Da hat die Spinne ihre Nachkommen in der Kokon abgelegt. Ich glaube, da muss ich mal was schneller der Leiter anlegen. Ähnlich wie dieser Film, der Kokon heißt. Um die Population. Oder mit dem Kerchersauger. Ja. Wäre auch eine Möglichkeit. Oder mit dem Kercher erst blasen, dann saugen. Der Heinzelmann, der Heinzelmann. Ja, der Heinzelmann. Der gelbe Heinzelmann. Mhm. Knaller. Auch die Erwähnung dieses Produktes war keine Werbung. Wir kriegen da kein Geld für. Nein. Das hat auch eher was mit Herrn Loriot zu tun. Wir haben einfach nichts anderes genau. da. Wir sind halt so wie wir sind. Comedy geschädigt von damals. Das ist der Nachhall aus ehemals. Aber in Sachen Comedy. Ist das da vorne ein Grabstein oder? Nee. Da der Kleine. Cool, ne? Hast du da mal einen Hamster irgendwie in dieser Betonschale verbuddelt? Oder ist das auch nur einfach, weil es... Die Betonschale ist ja aus Kunststoff. Ah. Und das ist... Und das sah... Ich demonstriere... Oh, jetzt ziehst du den extra raus. Es sah so aus, ne? Ja, nee, das ist schon... Und so sieht das ja irgendwie so aus, als hätte hier einer Salat gepflanzt. Ja, aber das ist doch eher Schnittlauch und Petersillig und was ist das andere in der Mitte? Ist das echt Salat? Das ist Salat, ja. Aha, also da machst du quasi so dein komplettes... Und den Bruchstein oder die Stück Grauwacke... Die hast du reingesteckt? Hab ich oben im Kohlmeier gefunden. In dieser Form. Jetzt als Dünger. In dieser Form. Und hab das einfach als... Deko da reingesteckt. Da, da, und damit, damit Wind und Wasser dann dahinter, hinter dieser Wand geschützt sind. Hinter dieser Bruchsteinwand. Nee, das ist einfach nur dieser Obelisk aus diesem... Ein Obelisk ist nach oben spitz. Ach, das ist ja doof. Das ist kein Obelisk. Wie nennt sich das denn? Also dieses aus diesem blöden Science-Fiction-Film, wo man stundenlang darauf wartet, dass irgendwelche Action passiert, aber eigentlich kommt nur da, da, da, da, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Und dann dieser Monolith. Ha, so heißt das. Monolith. Genau. Monolith. Gibt es eigentlich, wenn es ein Monolith gibt, gibt es auch ein Stereolith? Ja, wahrscheinlich, wenn du zwei Monolithen hast. Oder ist das dann ein Polylith? Also ich kenne das ja nur von den Monoblöcken von der Hi-Fi. Wenn du da zwei von hast, hast du Stereo. Ich muss hier mal ein bisschen aus der Sonne gehen. Die sticht ganz furchtbar im Nacken und ich bin ja gar nicht eingeschmiert. Wie heißt das? Und die hast du dann... Jetzt bin ich aber abgelenkt. Ja, genau. Willst du mich verscheißern? Du hast hier ein kleines Plastikgefährt. Ja. So einen kleinen LKW. Genau. Ja, der ist halt aus Plastik, so mit so wie so ein Kipper. Und dann steht da hinten drauf 100 Kilo. Das heißt, da kann sich so ein Mensch mit 100 Kilo draufsetzen und dann bricht er nicht zusammen. Also, um jetzt keine Markennamen zu nennen, das ist ein Pico. Ja. Pico Spielwaren GmbH. Ja, kann ja sein, aber da steht 100 Kilo. O6412 Sonneberg. Und das heißt? O heißt? Osten. 6412 heißt? Osten. Noch vor der Postleitzahlen. Ja, okay, verstehe ich, aber wieso 100 Kilo? Ja, das weiß ich nicht. Es steht drauf, dass das belastbar sei mit 100 Kilo, dieser Kipper. Waren damals die Kinder so fett? Wie sagte das der Schmidt immer so? Nee, der Schmidt bei Schmidt einander. Hier, der Schmidt mit dem Feuerstein, der sagte doch immer, die dicken Kinder von Landau oder so. Genau. Du erinnerst dich? Ja. Da haben die mitgespielt? Also. Ich glaube, wenn der schon mal ein bisschen länger in der Sonne stand, dann ist der jetzt auch so tot. Der bricht direkt auseinander, wenn du da ein Kleinkind drauflegst. Also meine Eltern hatten mir versprochen, mir zu irgendeinem Geburtstag, der entweder mit Volljährigkeit oder zum 30. Ich weiß es nicht mehr genau. Oh, ich habe vergessen, wann die mir das geschenkt haben. Aber die hören den Podcast eh nicht von da. Aha. Da hieß es immer, wenn du mal so und so alt wirst, ich recherchiere das nochmal, was das war, wie alt das war, dann kriegst du von uns eine LKW-Ladung Rübenkraut. Und dann haben die dir das Rübenkraut da mit dem Ding da hingestellt. Und dann haben die so einen Eimer Rübenkraut gekauft und diesen Laster und haben den Eimer auf den Laster gestellt und das war dann mein Geschenk. Also du bist 30 geworden, als die diese Postleitzahlen umgestellt haben. Das kann haben. Nicht sein. Nee, so alt siehst du gar nicht aus. War es vielleicht zum Führerschein, oder? Ich befürchte, es war der 18. Ja, das könnte hinkommen. Ja. Ich habe ja noch so ein Postleitzahlenbuch von damals. Aber irgendwo. Als ich 18 geworden bin, das war ja noch vor der Wiedervereinigung. Lindler war damals 5253. Mhm. Was war denn hier? Jetzt ist es 51789. Jetzt 51789, ja. Ne? Ja, Engelskirchen ist 517, hier, Wiel war 5170. Okay. Und dann musste man hier für den Ort und den Ort und den Ort hinterm Berg, musste man immer schreiben Wiel 2. Wiel 2? Ja. Aha. Weil Wiel wohl zwei Postämter hatte oder so. Zwei Postbezirke. Ich weiß auch, wenn man an die... Gab es in Gummersbach auch, Remmelsohl war Gummersbach 31. Es gab auch, ich glaube, eine Straße in Wiel, wenn du die in ein Navi eingegeben hast, dann bist du auch irgendwo in Weyershagen oder in Oberbandenberg oder irgendwo gelandet, ne? Ja. So am Hammer. Die Aschenschaufel tust du in Plastikeimer. Ach, das ist dann auch eher suboptimal, aber okay. Auch bei der Temperatur geht das aber ja noch. Ja, ne? Noch, ne? Ja. Aber das sieht ja so aus, als würdest du die vielleicht auch da reintun, wenn... Nein. Was hast du denn da unten in dieser alten Waschbütt? Ach, in der Waschbütt? Ja, weil das ist ja oben so abgeklemmt. Ja. Das sieht aus, als hättest du da irgendwie einen drin schwimmen lassen und dann hast du oben dicht gemacht. Da ist der so Weihnachtsbaum Beet? Drin. Der Weihnachtsbaum? Ja, klein geschnitten. Warum? Wolltest du den jetzt irgendwann noch anzünden oder was? Irgendwann. In der Waschbütt? Ja. Das ist so eine Zinkbütt. Ja. Dann platzt auch der Zink ab. Dann rostet die. Ist das so? Ja, bestimmt. Na, dann mache ich das nicht. Das ist doch feuerverzinkt. Das hält nichts aus an Temperatur. Dann nehme ich das Holz. Feuerverzinkt hält null aus. Dann nehme ich das Holz und tue das lieber hier in meine Waschtrommel. Die ist aus Edelstahl. Siehste. Die kann das. Die ist aus Edelstahl. Warum rostet die denn dann? Weiß ich nicht. Vielleicht ist das ein doofes Edelstahl. Kontaktrost, meinst du? Oder kann das aber von der Temperatur kommen? Oder war die, ja, von der Temperatur? Aber guck mal, das, was tatsächlich aus Edelstahl ist, rostet tatsächlich nicht. Nee. Hier, das nämlich. Also ist die gar nicht aus Edelstahl. Die war bestimmt nur so... Das ist ja dann verchromtes irgendwas irgendwie gewesen. Ja, verchromtes Weißblech oder so eine Scheiße. Ja. Das war gar kein... Das ist, wenn man eine Waschmaschine bei Quelle kauft. War das ein Privileg? Ja. Cool. Wo war denn Matura damals nochmal her? War das Neckermann? Wir hatten mal eine Matura. Eine Matura. Und dann hatten wir, hatten nochmal ein Privileg. Kenn ich nicht. Und jetzt haben wir ja diesen Marktführer-Dings. Du hast verdammt viele Bienen hier in deinem Klee. Also auf die Wiese möchte ich im Moment nicht gehen wollen. Nee, tue ich ja auch nicht. Ist ja Hölle. Deswegen hatte ich, bevor das jetzt geregnet... Hat der Nachbar hier irgendwie so... Es gab hier einen Weg ohne Klee und einen Weg darunter ohne Klee. Ja, damit wir über die Wiese laufen können. Aber war hier irgendein Nachbar Bienenstöcke oder was? Oh. Das wäre zum es gibt Mutmaßen, Bienen, weil die müssen ja irgendwo da herkommen. In diesem Wäldchen, da sind Bienenstöcke. Ja, das kommt ja hin. Auf dem Weg zum Kohlmeier-Steinbruch. Da, ja, dann würde ich eher auf dieses Bienenstöcke tippen. Ja. Ja, das sind total viele Bienen und ich freue mich da eigentlich sehr drüber. Ja. Weil im letzten Jahr war hier nichts an Insekten. Das war ganz, ganz, ganz traurig. Hat bestimmt dein Lavendel angelockt. Dann war der Garten eigentlich tot, wenn du so willst. Ne? Ja. Und ein Schmetterling, guck mal, Zitronen. Zwei! Ja. Zitronenfalter. Genau. Aber die sind also als Wingman taugt der nichts. Der hat ja viel zu viel Abstand. Du kennst aber das mit den Zitronenfaltern, den Spruch? Nee. Wer glaubt, dass Zitronenfalten, der glaubt auch, dass Unternehmensberater Unternehmen beraten. Also, und Kreuzottern Kreuze fressen. Sowas. Ja, das Tagfauenauge fehlt mir noch hier in meiner Sammlung. Das Tagfauenauge? Ja. Ist ja auch so ein Schmetterling. Ja, yeah, ich weiß. Das ist wie der Admiral oder so. Oder der Fuchs-Dings da. Ah ja, genau, der kleine dieser, Fuchs. Dieser kleine Fuchs, der ist auch schön. Ja. Aber was heißt, fehlt in deiner Sammlung? Den piekst du doch nicht hier in so einen Bilderrahmen oder so. Nein. Wenn, dann will ich die hier in Aktion sehen. So fliegend? Fliegend, schmetternd sozusagen. Aha. Wenn so sie hier rumschmettern. Klingend schmetternd. Schmetterlingen. Aha. Schmetter. Ah, so. Dann setzt du dich dann hier mit einer Ukulala hin und dann lüdel, lüdel, lüdel. Ah, das könntest du mir übrigens mal beibringen, Ukulele Was? Spielen. Ich? Du kannst doch Ukulele spielen, Willst oder? Du mich verarschen? Kannst du nicht? Nee. Aber du hast doch eine. Ja. Ach so. Haben ist besser als brauchen. Ich krieg da so zwei Töne hin. Ich weiß noch nicht mal welche. Aber das ist so Griff. Ah. Weißt du, Saiteninstrumente und ich. Also ja. Seiten, als Saiteninstrument, wenn Klaviere Saiteninstrumente sind, ne, weil ja. Da sind ja auch so Fäden gespannt innen drin. Ja. Innen drin spinnen. Das stimmt. Dann vielleicht. Aber dann kann ich auch Saiteninstrument. Aber ansonsten, ich habe eine Ukulele, aber ich bin da noch nicht weitergekommen. Ach so. Also ich glaube, das können andere besser. Das können wir doch mal als Podcast-Projekt machen. Andi und Frank lernen Ukulele spielen. Hast du auch eine Ukulele? Nee, ich würde mir dann eine kaufen. Ja, die kosten auch nicht viel. Eben. Ja. Und dann lassen wir unsere Zuhörer leiden. Singen wir auch dazu. Ah, klar. Ja, das wird ja dann richtig bitter. Volles Rohr. Volles Rohr. Dann kaufen wir so ein Liederbuch, irgendwie nordplattdeutsche Songs. Die wir nicht können. Dann können wir kein Ukulele spielen, wir können die Sprache nicht und wir können nicht singen. Oh, das mit dem Krabbenkoder kriege ich aber hin. Ja. Nein, pass auf. Ich habe mir, als ich die Ukulele gekauft habe, habe ich mir auch so ein Heft gekauft und da war eine DVD bei. Ah. Oder eine oder zwei. Und dann kannst du im Netz, also beziehungsweise auf dem DVD-Player gucken, wie man das machen muss. Mhm. Auch mit diesem Umgreifen und so und wieder welche. Dann habe ich mir für die einzelnen Tonarten diese Griffmuster habe ich mir dann da so raus. Ja. Aber weißt du, so mit meinen Finger, also meine Finger sind ja viel zu breit. Also ich kann gar nicht eine Seite drücken, sondern ich drücke immer direkt zwei. Ja. Und so genau kann ich den Finger gar nicht platzieren, dass ich nicht an die anderen komme und dann schranzt das entweder so oder das hört sich total scheiße an. Ich weiß es nicht. Aber also, da hätte ich eine Idee. Wir stimmen die Ukulele so, dass die ohne was greift, dass die einen Akkord spielt. Ja? Also einen Dreiklang und noch mit einer Bass-Subdominante oder sowas. Ja? Ich habe mir eine tiefe G-Seite geholt. So. Dann hat die was. Und dann? Man kann ja mit einer normalen oder mit einer tiefen G-Seite machen. So, ne? Und wenn du dann einen Akkord hast, dann brauchst du nur den Finger immer drüber legen und dann verschiebst du den, dann kannst du den Akkord verschieben. Kannst du nur keine Moll-Akkorde oder nur Moll-Akkorde spielen. Da kann ich mir doch auch so ein Capo Daccia holen, ne? So ein Capo Daccia, so für drauf. Ah, nee, Capo Duster heißt der, ne? Taster. Never mind but the Taster. Taster. Never mind, but the Taster. Aha. Ja. Ja, cool. Ich habe schon mal gedacht, weißt du, wenn eine Ukulele die Saiten so weit auseinander hätte, wie so bei so einem E-Bass. Wie eine Bassgitarre, ja. Oder wie bei so einem normalen Bass. Ja. Dann könnte ich das. Ach, gut. Weil da sind die Finger nämlich nicht so. Aber ansonsten so mit Würst ist das immer schlecht. Ja. Ich kenne auch das Leute, die auf dem Bass Akkorde spielen. Aber jetzt ohne Scheiß, wenn der Abstand von den Ukulelenseiten in einem Eischneider wäre, das wäre super, weil dann hast du nicht diese dünnen Eiseiten, sondern hast du mal richtig. Und hast du als Kind auch schon mal versucht, auf diesem Eischneider zu musizieren? Ja, natürlich. Siehst du? Ja, natürlich. Mit Plektrum sogar. Geil. Ja. Plektrum habe ich auch. Als aber das hatte ich schon, bevor ich dieses Dings-Instrument hatte. Plektrum habe ich ja. Und das geht immer so lang gut, bis eine der Saiten kaputt ist. Und danach macht der Eischneider endlich mal eine Scheibe in der richtigen Stärke. So ist das. Ist der Hammer. Und was hast du jetzt hier sonst noch gebastelt? Oder war ich fertig mit Inspektionen? Ach so, ja, jetzt müssen wir mal überlegen. Du hast ja eine Menge Speisbütten, sehe ich gerade. Ja, wir sammeln Wasser, wo wir können. Aber da unten sammelst du doch eher Müll. Nee, da unten. Aber da wächst doch was drin. Da können wir jetzt nicht hingehen. Nee, aber ich kann das ja von hier oben sehen. Genau. Aber das sieht nicht nach Seerosen aus. Nein. Ist das ein Biotop? Dieses Speisfass hat im Wesentlichen unten Löcher. Mhm. Dann sind da Äste kreuz und quer gelegt als unterster Schicht. Mhm. Dann kommt, also zum Beispiel von dem abgetragenen Rasen. Mhm. Ja. Und als nächstes kommt da jetzt eine Schicht Mutterboden drauf und ein bisschen Pflanzerde. Und dann haben wir so eine Art Mini-Hochbeet. Wenn es Mutterboden gibt, ne, gibt es auch Vaterboden und Kindboden? Vaterlandsboden, ich weiß das nicht. Ich kenne ja nur Mutterboden. Wie Mutter Natur, Mutter Erde. Mutterboden. Das ist endlich mal was man nicht gendern muss, Mutterboden. Doch, weil da ist der Mutterboden innen. Ah, ne? Also innen in dem Speisfass. Ach, genau. Fass. Es gibt auch Mutterboden außen. Das ist da im Beet. Boot innen? Klingt auch doof, ne? Bootinnen? Bootinnen. Das nennt sich Bilge. Bootinnen nennt sich Bilge. Mhm. Oder Bilge. Wer ist das? Bilge? Mhm. Das ist da unten, wo das Wasser drin rumschwappen, die Ratten immer. Oh. Ich habe ja immer gesagt, ne, damals auf der Nordseetaufe habe ich immer gesagt, weißt du, dann ist der Kiki oben und dann macht der Kiki, macht er seinen Hackerl auf oder so und dann fallen unten die Ratten tot in der Bilge. Vom, ja. Auch schön. Ja, ja. Das Nordseetaufe war immer schön. Ja. Da hatten wir eine Menge Spaß. Du musstest nur oben sitzen. Ach. Also außen und nicht innen, wenn Kiki sein Sonderessen, also Syrströmming hat er auch, aber nicht auf dem Boot. Syrströmming, ja, das ist auch so eine Sucht. Ja, eine Sache müssen wir tatsächlich noch inspizieren. Ja, zeigen. Ich habe das heute, gestern schon meinem Lieblingslandschaftsgärtner geschickt. Aha. Jetzt müssen wir ein bisschen durch die Natur laufen. Also, Ja. Zecken? Nee. Nur glatte Flächen. Du hast ja unfeste Schuhe, ich habe feste Schuhe. Das heißt, ich habe einen Vorteil. Du siehst, wenn ich falle, musst du vorsichtig sein. Alles klar, das machen wir so. Kein Problem. Ich habe auch eine Hand hier immer über dem Handlauf. Ja, unsere Straße, an der wir wohnen, die hat ein bisschen Gefälle. Mhm. Das ist schön, da läuft das Wasser ab. Habe ich gar nicht gemerkt. Guck mal, ich habe ein neues Auto. Ah, schön. Macht was her, ist schön blau. Und es hat einen Gurney-Flap. Ah, eine Girly-Flap. Cool. Ah, Splitt. Wir gehen über Splitt. Ist das hier nur ein normales Wasserschlauch oder ist das hier so ein Spartränker? Das ist ein ungefähr... Wie nennt man das denn? Ein das hatten wir damals auf Fuerteventura. Da hatten die auch überall diese... Da tropfte dann immer so ein... Ja, das wird noch ein Tropfschlauch. Ah, und da hast du auch so eins. So, das ist der letzte Baufortschritt. Das ist auch eine Speisbütt, aber eine viereckige. Das ist eine viereckige Speisbütt. Aber die ist gar nicht viereckig, die baucht sich nämlich nur auf einer Seite aus, so weil sie von, auf der anderen Seite kann sie sich ja anlehnen. Ja. Da wirst du aber sehr schnell, siehst du, da geht auch unten schon die ganze Farbe vom Fundament ab, weil die danach zu der Seite überläuft. Wir haben hier eindeutig noch ein Problem mit, dass das zur falschen Seite abläuft. Ja. Das heißt, wir werden... Vielleicht mal ein bisschen anschrägen. Wir werden die noch ein bisschen anschrägen müssen. Oder hier auf der Seite ein Loch reinbohren. Dann ist sie zwar nicht ganz so voll, aber dann läuft die auf einer bestimmten Höhe ab. Ja. Was? Ja. Neue Speisbütt. Genau. So, und das habe ich meinem Lieblingslandschaftsgärtner hier geschickt. Und ich meine, ich hätte aus der Ferne ein leises Lachen gehört. Ja. Du hast also diese herrlichen Verbundpflastersteine als Schwelle an die Türe deiner Garage gelegt, In die Erde. Genau, aber du hast sie eigentlich irgendwo draufgelegt und dann die Erde seitlich angeschüttet, damit es wie eine Schwelle aussieht. So. Mhm. Ja, warum nicht, ne? Und es hat jetzt warum hast du das jetzt genau gemacht? Also, der Grund war, die Wiese wuchs immer in die Türe hinein. Okay. Und dann klemmte das hier unter der Türe. Aha. Und um zu vermeiden, dass die Wiese in die Türe reinwächst, haben wir uns gedacht, wir legen da so ein paar Steine lang. Bei mir passiert das auch, aber es ist nicht die Wiese, es ist der Efeu. Boah. Und der kann die Türe sogar zuhalten, wenn er will. Das ist richtig. Der ist richtig. Ja. Husqvarna-Mäher? Ja. Mm. Ein Akku. Mhm. Akkumulator-betriebenes Mähgerät. Mhm. Ja, und so. Cool. Haben wir hier diese Steinreihe noch gebaut, der Anja und ich. Das läuft dann immer nach dem gleichen Muster ab. Einfach mal machen. Ja, ne? Warum auch nicht? Klar müsste man da unten Sand reinmachen. Warum? Und klar müsste man das irgendwie glatt ziehen. Nein. Das mit dem Sand kannst du vergessen. Du siehst, da läuft ja schon die ein oder andere Ameise rum. Ja. Und das gleiche Problem kriegst du jetzt ja auch schon. Ja. Das heißt... Die Ameise, also das ist da schön warm, dann machen die Ameisen da drunter ihr Nest. Ja. Und dann kramen die diesen ganzen Zeug raus, was die nicht brauchen, damit sie ihre Gänge haben und irgendwann sackt die ganze Scheiße ab. So, also eigentlich musst du da Feinsplitt hin tun, weil da können die nicht so vernünftig ihre Gänge machen, weil das fällt immer runter. Das regnet gleich. Oh, da müssen wir aber reingehen. Wir sollten mal hochgehen, weil wir müssen jetzt einmal komplett ums Haus, weil ja hier überall die Wespen in dem Klee sind und die wollen wir ja nicht platttröten. Wespinnen. Nein, Bienen. Bienen. So. Bienen und Bienen. Ach, schön. Der kriegt Blüten. Ja, siehst du mal. Was kaum gehe ich hierher, Regen? Zack, grüner Daumen. Und der? Der hat Läuse ohne Ende. Nee. Das siehst du doch, das Braune, da sind doch Läuse. Das sind Läuse? Ja, klar. Ach, Quatsch. Das sind die Stacheln von dem... Da ist es überall pieksig, wo das Braune ist. Ja, und dazwischen sind die Läuse. Das ist ja eine Brombeere. Ja, und? Dann wären die Läuse auch innen auf den Blättern. Nee, warum sollten da sie? Da ist keine Laus nicht, sonst wären hier auch Ameisen. Ja, die kommen ja. Das wollen wir nicht. Und die Rosen sind ja auch schon total zerfressen. Ja, die Rose. Vom diese Rosenrost, Rose. Vom Rosenrost. Die Rose, Rose, Rot. Was ist das hier? Ach, das eine Herbstaster. Herbstaster? Sind das nicht diese komischen kleinen weißen Perlen, die wir früher mal auf dem Boden geworfen haben, wie Knallerbsen oder so? Das sind die nicht. Da entstehen dann hier so eine schönen großen Blüten. So. Oh, Wind. Du hast recht. Geht mit los, dem Regen. Jetzt stürmt es gleich. Jetzt müssen wir mal sehen, dass wir wieder reinkommen. Ohne die Katze zu wecken. Nicht das. Wir nehmen die Backdoor. Wir brechen quasi durch die Backdoor ins Backhaushaus. Weißt du, jeder andere wäre in die Sickergrube gefallen, aber wir, wir nicht. Vorsicht, glatt. Ah. Hui. Es hat immer was Unentspanntes, da drüber zu laufen. Hier waren aber mal richtige Läden dran, ne? Da man sieht ja noch die Scharniere, ja, hast du die noch? Das ist ganz interessant. Wir sind uns nicht einig. Diese Schlagläden gibt es nirgendwo. Und es gibt Fotos von dem Haus, auch sehr alte Fotos, aber nicht ein einziges mit Schlagläden. Wir vermuten, dass diese Angeln hier dran gebaut wurden, in der Absicht, mal irgendwann Schlagläden dran zu machen. Und dann ist es nie dazu gekommen. Ja, aber es gibt auch hier genug Häuser, wo man sieht, wie die Schlagläden aussehen. Die kann man sich doch machen lassen. Ja, das könnte man. Wenn man das will. Ja, klar. Deswegen ist das ja auch nicht abgeflext. Nee, weil das das wäre auch schade, das abzuflexen. Ja. Nee, da kann man mal, ja, das kann man mal machen. Da muss man das hier wieder gängig machen, ne? Ich glaube, das reißt du wahrscheinlich eher raus, bevor du es gängig hast. Man, hier, aber man kann es warm machen. Ja, ja. Aber man kann es warm machen. Dann, hinten feuchten Lappen drum an der Hauswand, damit da nichts passiert. Dann vorne hier mit dem Brenner drauf. Eben mit der Flamme drauf. Ja. Und dann hoffen, dass das Eisen ist und nicht irgend so ein Zeug, was dann nachher abtropft. weil die Flamme zu warm. Ja. Ja, das war die Inspektion der Bauphase 3. Bauphase 3. Bauphase 4 folgt dann hier an der Veranda. Du hast mir ja beigebracht, dass... Hinterm Haus Terrasse, vorm Haus Veranda. Ja, schön. Na gut, das gibt dann zwar ein paar kleinere Abzüge in der B-Note, aber ansonsten kann man das so lassen. Gut. Dann danke ich für die Begehung und... ich danke für die Inspektion. Das war... Konservenradio Dosenhausen featuring Frank Backhaus in der Bauphase 3. Bum, bum. Die von Mundstuhl, die hätten jetzt Sommer-Sonder-Special 3. Hey. Wir beide sind dabei. Oder so ähnlich, haben die gesagt. Jetzt so, also ich will hier nichts plagiieren, deswegen, ne? Nein, also original. Weil, Leute, die Wahrheit ist kein Mobbing. So. Und mit diesen Worten. Hast du gehört? Hast du gehört? Oh, da war's. Das ist das Quietschen von meinen Schuhen. Hier auf diesen glatten Fliesen der Knaller. Eigentlich warte ich ja drauf, dass es jetzt anfängt zu regnen. Damit jetzt kommt die Sonne raus. Aber guck mal, da hinten, siehst du da, da kommt es schon über den Hügel gekrochen. Das sieht gut aus. Das wird da kommt, einer da werden. Da kommt eine gnadenlose Front. Und je nachdem zieht das auch vorbei. Wie das ausgeht, macht das auch gleich mal Blitz. Ja. Geladen ist es genug. Also bei uns haben sie gesagt, irgendwie heute Abend, so 17, 18 Uhr soll das gewittern und so. Ich will jetzt hoffen, dass da kein Hagel dabei ist. Aber das ist jetzt Risikominimierung, ne? Ein Auto ist jetzt in Köln, das andere Auto ist in Lindlar und das dritte ist hier. Also ja, wären sie alle auf dem Hof? Ich meine, die Chancen sind natürlich jetzt auch, wenn du drei Stellen hast, dann kann, ne? Aber wie gesagt, die andere Seite mit drei Autos auf dem Hof und alle haben Beulen, die kannte ich ja schon. Also das ist jetzt kommt Wind auf, merkst du? Ja. Hört ihr das? Ihr hört das, ne? Hier, wie das... Trotz der toten Katze, windet das hier gnadenlos jetzt. Der Frank pfeift aus dem letzten Loch. Ups. So, nö, das müsste hier reingehen. Nee, es regnet immer noch nicht. Aber jetzt kommt der Wind auf. Ja, das reicht. Das kann der Puschel nicht. Das kommt jetzt gleich, aber hier, das regnet. Ich schneide jetzt hier einfach so ein... So, und dann haben wir dann plötzlich den Regen. Also wir können jetzt hier warten, bis das regnet und dann... Das verkürze ich dann für die. Guck mal, da ist schon wieder so ein Schmetterdings. Aber der hat einen leichten Bläuling. Das ist ein Bläuling, ne? Der ist so leicht blau. Ja. Ja, du hast hier echt ein schönes Stück Wiese. Es ist nur sehr schräg. Das ist das. Ja, wenn du alten Leuten oben Tritt gibst, dann rollen die runter bis unten in diese Weide rein. Runter kommen das sie ist alle. Die Weide von dem anderen jetzt, ne? Ja. Mhm. Da gibt es bestimmt Grillen und Heuschrecken drin, so hoch wie die ist. Und wahrscheinlich auch die ein oder andere Blindschleiche. Oder Kreuzotter? Möglich. Da unten läuft ein Bach auch. Ist auch immer spannend. Mhm. Fische? Nee, in dem Bach nicht. Nee. Robben? Dies Jahr nicht. Die sind ausgeblieben. Die Wale? Wale. Ja, ja. Wale sind keine Fische. Im Süßwasser. Warum denn nicht? Ein Süßwasserwal. Ja, wir Menschen waren doch auch mal Wale und dann sind wir irgendwann an Land gekrochen. Ist ja auch so was Doofes, dass man Walfisch sagt, obwohl es gar kein Fisch ist. Genau, aber Walmeeressäuger hört sich auch scheiße an. Ne? Klingt auch irgendwie doof. Doof, ne? Nee, machen wir nicht. Walmeeressäuger. Das klingt so ein bisschen wie, als hätten sie die Wahl gehabt. Werde ich Meeressäuger oder bleibe ich an Land? Nee, ich werde Meeressäuger. Walmeeressäuger, das ist so wie Walbürger oder Walheimer. Weißt du, so, das meine ich so. Walheimer? Als hätte man eine Wahl gehabt. Nee. Hatte der Wal eine Wahl? Das ist ja genauso diese Delfine, ne? Die sind ja auch Säugetiere. Keine Fische. Und die sagen, deswegen essen die auch Fische. Weil das sind nämlich keine Kannibalen. Und dann sagen die nämlich immer, wie ist das so schön, ne? So, macht's gut und danke für den Fisch. Ja, und dann haben sie sich verpisst. Wir haben es alle gelesen. Meinst du, ich käme drauf, wie der Science-Fiction mit diesem Monolithen heißt, der so furchtbar wenig Handlung hat und immer nur Wagner gespielt wird? Contact. Nee. Nicht? Das können uns bestimmt die Zuhörer beantworten. Philosophieren beim Drainieren. Da hinten, da ist ein Greifvogel in der Luft, siehst du? Da hinten über dem Wald, da oben vor der Regenfront. Der geht jetzt, der geht richtig steil da oben. Ja, das passiert nichts. Müssen wir gleich einfach nochmal rausgehen, wenn es regnet. Das ist unser, so, ne? Unser Dorf Milan. Ihr habt auch einen? Ja. Wir haben auch einen. Oh, guck, da, und da vor oben ist noch einer. Ja, das sagte ich ja. Den meinte da ich hinten ja da oben. Da. Und da oben. Also den da? Ach, den da oben habe ich gar nicht gesehen. Habt ihr zwei? Zwei. Vielleicht ist das ja eine Milanin und ein Milan. Und da zwei das Schwalben, die keinen Sommer machen. Ha, Knaller. Ihr habt hier echt eine Gegend, das ist ja richtig cool. Eine Schwalbe macht doch keinen Sommer. Aber mit einer Schwalbin gibt's Eier. Also solange der Milan da oben noch so entspannt rumkurft. Die kommen immer weiter nach hier. Ja? Merkst du, die kommen immer weiter nach hier. Die fliegen vor dem Regen weg. Mhm. Aber man sieht da hinten auch nicht jetzt diese typischen Streifen oder so, die da hinten runtergehen. Ne? Das wird wahrscheinlich wieder an uns vorbeiziehen. Das heißt, wir können eigentlich reingehen. Wir können eigentlich mal nach drinnen gehen. Eine Elster. Ist ja auch so lustig, dass hier so ein Mini-Wäldchen steht. Ne? Ja, irgendwas ist mir jetzt hier auf mein T-Shirt geploppt. Ah. Aber das kann kein Regen gewesen sein. Das war bestimmt hier irgendwie so eine kaputte Mücke oder so. Wahrscheinlich rieche ich wieder und dann fallen die so über mir runter. So wie die Insekt. Irgendein Insekt fällt auf mich runter. Ja. Da kommt noch was von der alten Farbe durch. Und hier ist auch noch irgendwie gelb. Ne? Ah! Jetzt, wo ich jetzt sehe. Also ich glaube, ich muss da nochmal genauer kommen. Gucken. Moment. Ja, das ist. Da, guck mal, da scheint das Gelb noch durch. Oh, ja. Unfassbar. Ja, und da rostet es dann auch, weil die zweite Lage innerhalb von 12 Stunden, alter Falter, hab ich da gemacht. Hättest du mal drauf lesen müssen. Ja, ja. Ja. Ach je. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe das auch mal gemacht und da hat es auch gerostet. Kaufen wir mal noch einen Eimer. Ja, streichst du noch mal drüber. In 10 Jahren. Ja, wenn ist du ein bisschen wartest, kannst du noch mal rüber. Mhm. Genau. So. Ja, dann in diesem Sinne, ne? Macht's gut. Tschö. Und mit dieser Bomben-Baustellenkritik endet diese Konserve. Das war Konservenradio Dosenhausen, Konserve 147 vom 20.07.2023 featuring Frank Backhaus. Wir danken fürs Zuhören, bleibt gesund und uns gewogen.